Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 182 von Freitag, dem 3. Mai 2024. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder hier seid. Ach, das war eine tolle Woche diese Woche. Mit, sag ich mal, allerhand Programmpunkten. Also, was haben wir gemacht? Ich habe den Klaus abgeholt, vom Bahnhof nämlich, und zu meinen Eltern gebracht. Ich will immer sagen, zu meinen Eltern nach, ne? Aber das wissen ja diejenigen, die es wissen, und die anderen, für die bleibt das halt ein Hinini. So, also, genau, den Klaus vom Bahnhof abgeholt und zu meinen Eltern gebracht. Ach, was haben wir alles noch gemacht diese Woche? Wir haben Geburtstag gefeiert. Wir haben eine Reise unternommen. Wir haben Gartenpflege betrieben. Und wir haben eine Waschbärsichtung. und wir haben letzte Nacht schlimmes Wetter gehabt, aber ohne großartige Folgen. Ja, so war diese Woche. Könnte ich eigentlich schon jetzt nach einer Minute 39 hier den Deckel drauf machen, aber doch ein paar Sachen will ich kurz erzählen. Also, der Feiertag, der hat uns halt ermöglicht, nochmal einen Besuch in Kevela zu machen. Ich sage mal so, an der Stelle merke ich dann doch, dass manche Dinge mir auch etwas schwerer fallen, wie dazu mal. ich brauche tatsächlich 2 Tage für so einen Besuch. Also, was ich jetzt nicht gut schaffe, wäre morgens dahin fahren, dann den Tag genießen und dann wieder abends oder nachts noch besser zurückzufahren. Ich brauche da immer schon so eine Nacht dazwischen und dann, ja. Und da bot sich das jetzt mal so an mit dem Feiertag, da zu unseren Freunden nach Kevela zu fahren. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für diese tolle Zeit bei euch. Ja, die Hinfahrt, die war allerdings schon schwierig. Also wir sind diese Strecke ja schon oft gefahren. Wir haben ja in der Nähe von Kevela gewohnt, in einem Ort, der heißt Twisteden, und sind diese Strecke natürlich auch wirklich häufiger gefahren zwischen unserer alten Heimat und unserer damaligen Wahlheimat. Und das war eine tolle Zeit am Niederrhein, und wir sind auch ein bisschen widerwillig da weggegangen, aber das Leben hat das halt so, ja, das Leben hatte sich so entwickelt, also sprich auch meine beruflichen Möglichkeiten oder auch nicht mehr Möglichkeiten am Niederrhein und dafür Möglichkeiten wieder hier im Oberbergischen. Ja, so, das war, ich formuliere es mal positiv, sodass wir uns jetzt immer freuen, wenn wir mal wieder da aufschlagen dürfen. Und vor allen Dingen freuen wir uns über diese tolle Freundschaft da zu unseren lieben Menschen. Genau. Ja, die Hinfahrt war aber für mich dann dennoch, aber nicht nur für mich, auch für Anja. Also wir waren zu zweit unterwegs, und das hat uns schon doch nachhaltig negativ beeindruckt. Wir haben für diese 160 Kilometer noch nie mehr wie 3 Stunden aufwenden müssen. Und diesmal war es so. Also die Autobahn war nicht nur voll, es sind auch viele Baustellen unterwegs gewesen. Und egal, das Navi hatte immer mal wieder eine andere tolle Idee, wo man hätte langfahren können, und Kaum hatten wir gedacht, na gut, dann machen wir das halt. Dann kam das Navi wieder mit einer tollen neuen Idee. Oh, ey, das war ein Gegondel, furchtbar. Und dann hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass unser kleiner Fiesta, mit dem wir gefahren sind, sich überlegt hat, ich verschwende mal jetzt nicht allzu viel Energie auf die Motorkühlung und lass das einfach mal, oder keine Ahnung, was da eine Ursache ist. Also jedenfalls, so mitten im Gewühl macht es Pieps und Tüdelüt und Kühlwasser zu heiß und folgen Sie der Betriebsanleitung. Ja, die hatte ich natürlich nicht. Und habe mich dann entschieden, ich folge mal meinem Erfahrungswert im Bedienen alter Autos und habe dann Heizung volle Pulle, Gebläse volle Pulle, alle Fenster auf, also alle beiden, und dem Motor helfen beim Kühlen im Stau. Und ja, das hat auch gut funktioniert, sodass wir dann irgendwann gut bewärmt. Es war draußen ja auch einigermaßen warm, also sehr plötzlich, sehr schnell und sehr viel. Ja, aber immerhin gut angekommen sind in Kevlar. Genau, ja, das war nicht so toll. Alles andere war dann super. Also wirklich eine schöne Zeit gehabt. Dann am nächsten Tag auch durch Kevlar gelaufen ein bisschen und die Stadt einfach mal nochmal so erlebt. War ja 1. Mai, da beginnt da die Wallfahrt und es ist ja eine Marienwallfahrtsstadt und das geht dann immer mit großem Bimbam und Klimborium und ja, also ist schon toll. Und wir waren halt früh in der Stadt, so das war so, alle Tischchen standen schon draußen vor den Cafés und diese ganze Stadt hat so die Luft angehalten gefühlt, jetzt geht's gleich los, ne, alles ist bereit. Und also so eine Stimmung war da, es ist alles bereit, wir halten noch mal kurz die Luft an und ja, und so war das auch, also enorm. Ich habe echt gestaunt. Ne, irgendwann ging dann das Bim-Bam und Juff-Da-Da-Da, die Kirche ging auf, ne, und also die Basilika, Entschuldigung, ne, die Pforten der Basilika öffneten sich und heraus stieb erstmal eine große Wolke Weihrauchs und dann Hochwürden und Nebenwürden und Beiwürden und würden auch gerne was zu sagen haben, mit Kolpingfahne und noch mehr Weihrauch und ja, genau, Blaskapelle. Man sagt auch Posaunenchor oder so. Klasse. Also haben wir die volle Kevlar-Dröhnung gekriegt. Haben wir uns verdient. Nach so langer Abstinenz. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und dann genau den restlichen Tag dann noch mit den Freunden verbracht. Und ja, es hat uns gut getan. Ich glaube allen Vieren, wenn ich es mal so sagen darf. Und ja, wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen gemeinsam. Und das kann ich vielleicht so als Tipp weitergeben. Macht einfach direkt einen Termin, wenn ihr euch mit euren Freunden treffen wollt. Wir haben es jetzt so gemacht, so haben wir einen und da freuen wir uns jetzt drauf. Und genau, dann ist das nicht so zufällig und das wird bestimmt auch wieder schön. Genau. Die Woche, was hatte die Woche noch? Ach so, Gartenpflege habe ich gesagt, ne? Ja, das war dann schon, das war dann halt gestern. Ich hatte so mit dem Blick auf die Vorhersage, oder wie sagt man, Wettervorhersagen, Bedrohung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, naja, wenn du perspektivisch dann erst Rasen wieder mähst, wenn das so den Eindruck hat oder die Vorhersage sagt, hier ging es wieder, dann muss ich schon wieder die Sense auspacken. Und um dem vorzubeugen, war ich dann nochmal mit meinem Wolf, nicht mit dem Schaf, sondern mit dem Wolfrasenmäher auf der Wiese. Hab hier einmal im Eilverfahren unser Grundstück wieder auf, keine Ahnung, 6,5 Zentimeter gebracht. Und ja, so dies und das noch schnell erledigt. Wir, Anja und ich, haben auch noch mal in der Garage rumgeräumt, dass das Auto da wieder reinpasst. Da war der dann doch mal endlich der Reifenwechsel von der Winter- auf die Sommerbereifung fällig. Und die Reifen, die standen natürlich ganz hinten in der Garage. Hinter Schubkarre, Fahrrad, Anzündholz. Ah, man darf es gar nicht sagen, war ein Alfenrummel. Genau, und ja, da war da ein bisschen mehr Räumerei als gedacht. Jo, letzten Endes bin ich heute so ein bisschen, wie soll ich sagen, ach, man kann ja das Wolfbild nochmal benutzen, wie durch den Wolf gedreht. ja, es war ein bisschen viel Action alles und ich versuche mich heute mal ein bisschen zu erholen, mal sehen, ob es gelingt. Ja, aber es ist doch dennoch, macht das bei mir unheimlich viel Zufriedenheit, wenn ich dann so aus dem Backhaus Haus schaue und denke, ja, doch, ist schon hübsch so dann, ne? Ja, dann zu unserem neuen Bewohner. Oh nein, hoffentlich nicht. Also, wenn der Kollege auf die Idee kommt, hier einzuziehen, dann wird es ernst. Dann weiß ich, dann muss ich echt mal schauen, wie ernst das wird. Also, ich erzähle es mal so: Hier unterhalb des Grundstückes, wirklich ein gutes Stück weit weg, fließt ein kleiner Fluss, die Wiehl. Etwas näher dran an dem Grundstück fließt ein kleiner Bach, der nennen wir ihn mal Rinnchenbach. Die Gelehrten streiten sich, wie er heißt, aber unser Familienältester, also sprich mein Schwiegervater, meint, es sei der Rinnchenbach. Ja, und dazwischen steht einiges an, also zwischen der Wiehl und hier steht einiges an Häusern, ist einiges an auch Steigung. Und ja, irgendwo da, in einem, keine Ahnung, stillgelegten Rohr oder alten Fuchsbau oder was weiß ich nicht, da lebt offensichtlich mindestens ein Waschbär. Und Nachbarn hier von uns haben schon länger die Bekanntschaft mit ihm gemacht, weil er deren Vogelhäuschen beständig plünderte. Genau, und die waren ja auch mal zu zweit bei euch, glaube ich, ne? Also ja, also im Team auch. Und irgendwann hat es dann gereicht und es wurden Maßnahmen ergriffen. Also passiver Widerstand, würde ich es mal sagen. Nichts, was einem Tier schadet oder es beschädigt, sondern nur sag ich mal, den Zugriff auf das Vogelhäuschen erschwert mittels mit Vaseline eingeschmierten PVC-Rohr oder so, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ja, das hatte mich ja schon, also die Kenntnis dieser Maßnahme hatte mich dann ja bewogen, mir mal vorsichtshalber so eine Wildkamera zuzulegen. Ich habe dann eins der ganz preiswerten Geräte mir angeschafft und hier mal aufgestellt und beobachte seither, was hier so passiert. Also mit anderen Worten, viel Katze, hin und wieder Igel und einmal eine Ratte. Ja, und während unserer Abwesenheit auch noch frecherweise. Am Tag der Arbeit, genau, oder in der Nacht der Arbeit, ließ sich doch tatsächlich dieser Schlawiner hier oben bei uns blicken. Also der hat diesen weiten Weg bergan auf sich genommen, um mal zu schauen, was es denn hier so Schönes gibt. Und ich hoffe inständig, es hat ihm nicht geschmeckt. Es war zum Glück, also es war nicht mehr viel in dem Vogelhaus drin, an dem er jetzt große Freude hätte haben können. Ein paar Weizenkörner noch und hat sich auch nicht ausführlich dran bedient. Er hat es nur von seinem Standort so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man sah halt, dass er damit mit dem Ding beschäftigt war. Und wenn das nicht mit Erdankern im Boden fest wäre, wäre es wahrscheinlich, wäre mitsamt dem Ding umgefallen. Ja, jetzt bin ich natürlich außerordentlich gespannt, ob der nochmal wiederkommt oder ob das eine einmalige Aktion war. Bis dahin werde ich jetzt erstmal auch hier jetzt keine großen Maßnahmen ergreifen. Ich habe lediglich das Vogelhaus mal nochmal, also ich habe es wieder repariert und mal in eine andere Position gestellt, sodass ich es auch mit der Wildkamera noch besser einfangen kann, weil die Position der Kamera will ich eigentlich nicht ändern. Die steht da schon so gut, wie sie steht. Genau, und das wird also jetzt spannend. Wie geht das weiter? Ja, genau. Ich hoffe, ich habe von meiner Aufzählung vorhin jetzt nicht allzu viel links und rechts am Wegesrand stehen lassen. Ich weiß, da war noch mehr diese Woche, aber ich mag jetzt nicht die 20-Minuten-Marke wieder knacken hier. Und daher, ja, sage ich jetzt einfach mal vielen Dank für euer Dabeisein auch heute wieder. Ja, ich erzähle dann nächste Woche nochmal, was so dieses Wochenende gebracht hat. Das steht ja erst noch bevor. Sind Sachen geplant? Muss man mal gucken, ob und wie das alles so klappt. Und ja, das kann ich ja dann erzählen. Genau. In diesem Sinne sage ich euch, macht es gut und bis denne.